schicke dich von der Goldküste hier vorüberfahren und sehen können. Der Mordschaft hat uns den Tobi gemacht. Thank you. Die Stadt Mahagoni. Und seine Geschichte ist es, die wir Ihnen erzählen wollen. Wenn man an einem fremden Strand kommt, muss man immer zuerst etwas verlegen. Man weiß nicht recht, wohin man gehen soll, wie man anbrüllen darf und vor wem man den Hut zieht. Das ist der Nachteil, wenn man an einem fremden Strand kommt. Zu Hause? Ist das denn nicht der Jimmy Mahoney? Der berühmt bis den Messerspitzen, die jeden Abend vor dem Schlafengehen wünschen Sie Gin und Pfeffer. Angenehm. Bitte weg. Und zu Ihrer Ankunft, Herr Jack O'Brien, haben wir den Kies geharrt. Ich danke Ihnen. Und Sie, Mr. Philipp? Schwarzwüchse Philipp! Und Sie, Mr. John? Alaska Wolfgang! Und wenn uns gefälligst zu erweisen, setzen wir die Preise etwas ab von uns. Danke, wirklich! Erwünschen Sie sich zuerst, die frischen Mädchen zu versorgen. Meine Herren, jeder Mann trägt im Herzen das Bild seiner Geliebten. Was den einen üppig ist, dem anderen mag. So ein Schwung der Hüfte wäre etwa passend für Sie, Herr John. Vielleicht wäre es für mich das Passende. Ich dachte allerdings an etwas Dunkleres. Und Sie sind nicht am Nil? Wir nehmen Sie dich gar nicht. Und Mr. Jim? Nein. Ich sehe nichts an Bildern. Ich muss hinlangen, damit ich weiß, ob das Liebe ist bei mir. Heraus, ihr schönen Verbraucher, kommt mit. Ihr habt Geld. Und was habt ihr? Sieben Jahre in Alaska. Das ist Kälte. Das ist Geld. Heraus, ihr schönen Verbraucher, kommt mit. In seinem Bad, wenn's uns gefällt. Guten Tag, ihr junges Mann. Und wurde reich davon und kam in Nein, dort liegt es noch. Nun kommt der Quadratschild. Laufen Sie hin und verschicken einem noch die Taschen vom Geld. Du schlechte Rasse, Leute. Das ist seltsam, dass die weggehen. Wo es schön ist, da bleibt man. Wenn da nur nicht etwas faul ist. Sie aber, meine Herren, Sie kommen mir doch morgen mit. Es kommt mir nicht darauf an, den Whisky noch einmal herabzusetzen. Dieses Mahagoni, das uns so gepriesen wurde, scheint sehr billig. Das missfällt mir. Ich finde alles viel zu teuer. Und du, Jimmy, meinst du, dass es gut dort ist? Wo wir sind, da ist es gut. Ach, Jimmy, setz dich auf mein Knie. Ach, Jimmy, setz dich auf mein Knie. Ach, Jimmy, mach ich mit mir. Ach, Jimmy, mach ich mit mir. Alle großen Unternehmungen haben ihre Krisen. Betty, Moses, habt ihr gesehen, dass Leute wieder abreisen? Sie sind schon unten am Hafen. Ich hab sie gesehen. Was soll sie hier aufhalten? Ein paar Schinken und ein Haufen von Stille. Was sind das auch für Männer? Sie fangen einen Fisch und sind glücklich. Sie sitzen rauchend vor dem Haus und sind zufrieden. Ach, dieses Mahagoni ist kein Geschäft geworden. Heute kostet der Whisky $12. Morgen wird er bestimmt auf 18. Und er wird nie mehr hinaufgehen. Ach, dieses Mahagoni ist kein Geschäft geworden. Ich habe noch nichts mehr. Was soll ich Ihnen geben, damit Sie hier bleiben und mich leben lassen? Ach, dieses Mahagoni ist kein Geschäft geworden. hieß Mahagoni die Netzestadt. Doch im Netz hat sich nichts gefangen. Ach, dieses Mahagoni ist kein Geschäft geworden. Darum werden wir zurückkehren und wieder zurückfallen durch die tausend Städte. Alle Wahrheitssuchenden werden enttäuscht. Was soll mich denn hier halten? Warum machst du denn so ein Gesicht? Weil ich eine Tafel sehen musste, darauf stand, hier ist verboten. Hast du nicht Gin und billigen Whisky? Zu billig. Ruhe und Eintracht? Zu ruhig. Wenn du einen Fisch essen willst, kannst du dir einen fangen. Das macht mich nicht glücklich. Man raucht. Man raucht. schläft etwas. Man schläft. Man schwimmt. Man holt sich eine Banane. Man schaut das Wasser an. Man vergisst. Aber etwas fehlt. Wunderbar ist das Heraufkommen des Abends. Und schön sind die Gespräche der Männer unter sich. Aber etwas fehlt. Schön ist die Ruhe und der Frieden und der Glücken ist die Eintracht. Aber etwas fehlt. Herrlich ist das einfache Leben und ohne Gleichen ist die Größe der Natur. Aber etwas fehlt. Ich glaube, ich will meinen Hut aufessen. Ich glaube, da werde ich satt. Warum soll einer nicht seinen Hut aufessen, wenn er sonst nichts, wenn er sonst nichts, wenn er sonst nichts zu tun hat? Ihr habt gelernt, das Cocktail ABC. Ihr habt den Mond die ganze Nacht gesehen. Geschlossen ist die Bar von Mandalay und es ist immer noch nichts geschehen. Oh, Jungen, es ist immer noch... Und Jimmy, bleibe kalt und Lust, das ist die Bar von Mandalay. Jimmy will seinen Hut aufessen. Warum willst du dir deinen Hut aufessen? Du bist ein tolles Huhn, Jimmy. Nein, das kannst du nicht tun, Jimmy. Treib es und nichts für dich. Jimmy, da ist ein Strick. Wir schlagen dich einfach nieder. Ach, Jimmy, bist du wieder ein Mensch, bist du? Oh, Jungens, ich will doch gar kein Mensch sein. Ich glaube, ich müsste nach Georgia fahren. Ich glaube, da ist eine Stadt. Warum soll einer nicht nach Georgia fahren, wenn er sonst nichts, wenn er sonst nichts, wenn er sonst nichts zu tun hat? Ihr habt gelernt das Cocktail ABC. Ihr habt den Mond die ganze Nacht gesehen. Geschlossen ist die Bar von Mandalay und es ist immer noch nichts geschehen. Oh, Junges, es ist immer noch nichts. Und Jimmy, bleibe kalt im Blut, das ist die Bar von Mandalay. Jimmy will nach Georgia fahren. Warum willst du denn nach Georgia fahren? Du bist ein tolles Huhn, Jimmy. Nein, das kannst du nicht tun, Jimmy. Treib es und nichts für dich. Jimmy, da ist ein Schritt. Wir schlagen dich einfach nieder. Ach, Jimmy, bist du wieder ein Mensch, bist du? Oh, Jungens, ich will doch gar kein Mensch sein. Thank you.

In der Nacht des Entsetzens fand ein einfacher Holzfäller namens Jim Mahoney die Gesetze der menschlichen Glückseligkeit. Ein Gelächter gibt, was eben ist, das muss krumm werden, und was hochragt, das muss in den Staub. Wir brauchen keinen Hurrikan, wir brauchen keinen Taifun, denn was er an Schrecken tun kann, das können wir das können wir selber, das können wir selber tun. Yeah. Mit 120 Stundenmeilen bewegt sich der Hurrikan auf Azena zu. Bis auf die Grundmauern zerstört. Keine Nachricht. Nun mit Azena nicht herzustellen. Der Hurrikan hat um die Stadt Mahagoni einen Bogen gemacht und setzt seinen Weg fort. Von nun an war der Leitspruch der Mahagoni-Leute das Wort: Du darfst, wie sie es in der Nacht des Grauens gelernt hatten. Vor allem aber am Fischhaar, das war ja alle. jetzt hab ich gegessen zwei Kälber und jetzt esse ich noch ein Kalb. Alles ist nur halb, alles ist nur halb. Ich esse mich gerne selber. Bruder, Bruder, ist das für dich Glück? Bruder, tu nun nichts falsch. Herr Schmidt, Sie sind schon dick. Essen Sie noch ein Kalb. Brüder, bitt ich, sehet mir zu, sehet mir zu. Ich bin gar nicht zu setzen. Fäuste gestellt, und List über Kraft und Blut über Rot. Jeder vernünftige Mensch setzt sein Geld in diesen Kampf auf ein Laster. Nicht vergessen. Yeah! schwingen, die Nacht ist frei. Sechs von uns drei haben die See frei. Was das bedeutet? Mensch, da bist du abgeläutet. Könnt ihr denn nicht für ihn in die Bresche treten? Und du, Jenny? Ich? Ja, warum denn nicht? Lächerlich. Was für Mädchen alles soll. Es kommt also nicht in Frage für dich. Nein, wenn Sie es wissen wollen. Binde ihn! Und wird einer getreten, bist du. Thank you. unter Tag. Aber es ist der Himmel ja noch dunkel. Die Nacht darf dich aufhören. Nur der Tag darf nicht sein. Ich habe Furcht, dass sie schon kommen. Ich muss mich auf den Boden legen, wenn sie da sind. Sie müssen mich vom Boden reißen, wenn ich mitgehen soll. Es darf nicht hell sein. Gerichte in Mahagoni waren nicht schlechter als andere Gerichte. Haben alle Zuschauerbillette? Drei Plätze sind noch frei, das liegt $5. Zwei ausgezeichnete Prozesse. $5 kostet das Billett. $5 nur, meine Herren, um die Gerechtigkeit sprechen zu hören. Zerbrochung eines alten Revolvers. Niemals je wurde ein Tag verübt so voller Roheit. Jedes menschliche Empfinden haben schamlos sie verletzt. Aus dem Herzen der beleidigten Gerechtigkeit erhebt sich der Schrei nach Sehne. Darum beantrage ich der Staatsanwalt wegen der verstockten Haltung dieses Angeklagten eines Menschen von unglaublicher Verworfenheit der Gerechtigkeit frei Lauf zu lassen und ihn unter Umständen Gerechtigkeit frei Lauf zu lassen. Was es kostet. Lieder, Lieder, Lieder. den indirekten Mord an einem Freund. Zu 2 Tagen Haft. Weil du Ruhe und Eintracht gestört hast. 2 Jahre Erker. Wegen Verführung eines Mädchens namens Jenny. Wegen Singens verbotener Lieder beim Hurrikan. Zum 10 Jahre Zuchthaus. Weil du meine 3 Flaschen Whisky und meine Storchlange nicht bezahlt hast, darum wirst du zum Tode verurteilt, Jimmy Mahoney. Wegen Mangel an Geld, was das größte Verbrechen ist, was auf dem Erden rund vorkommt. Hinrichtung und Tod des Jim Mahoney. Viele mögen die nun folgende Hinrichtung des Jim Mahoney ungern sehen. Aber auch Sie, mein Herr, würden unserer Ansicht nach nicht für ihn zahlen. So groß ist die Achtung vor Geld in unserer Zeit. Erledige deine irdischen Angelegenheiten jetzt gleich, denn die Herren, die deinem Untergang beizuwohnen wünschen, wollen deine Privatangelegenheiten nicht wissen. Lieber Jenny, ich gehe jetzt die Tage mit dir. Verbracht waren angenehm und angenehm war das Ende. Lieber Jimmy, auch ich habe meine gute Zeit gehabt mit dir und ich weiß nicht, wie es jetzt mit glaube mir, solche wie ich gibt es noch mehr. Das ist nicht wahr. Ich weiß, solche Zeit kommt niemals wieder. Hast du nicht sogar einen weißen Schleier? Wie eine Witwe? Ja, ich bin deine Witwe. Und nie werde ich dich vergessen, wenn ich jetzt zurückkehre zu den Mädchen. Küsse mich, Jenny. Küsse mich. Denke an mich. Sicherlich, Jimmy. Nimm mir nichts übel. Warum denn? Küsse mich, Jenny. Küsse mich, Jimmy. Und jetzt empfehle ich dich meinem letzten Freunde Billy, der der Einzige ist, der von uns übrig blieb, die wir aus Alaska kamen. Hast du noch etwas zu sagen? Ja, wollte mich denn wirklich hinrichten? Ja, das ist üblich. Setz dich auf den elektrischen Stuhl. Jetzt erkenne ich, als ich diese Stadt betrat, um mir für Geld Freude zu kaufen, war mein Untergang besiegelt. Jetzt sitze ich hier und habe nichts gehabt. Ich war es, der sagte, jeder muss sich sein Stück Fleisch selbst herausschneiden, mit jedem Messer. Da war das Fleisch faul. Die Freude, die ich kaufte, war keine Freude. Die Freiheit für Geld war keine Freiheit. Ich aß und wurde nicht satt. Ich trank und blieb durstig. Gib mir noch ein Glas Wasser. Fertig! und in zunehmender Verwirrung, Teuerung und Feindschaft aller gegen alle demonstrierten in den letzten Wochen der letzte Stadt die noch nicht erledigten für ihre Ideale. Unbelehrt. Lassen, können ihn mitnehmen, können einen Tod.